Der Hund und sein Spiegelbild. Ein großer und starker, aber auch noch recht junger und unerfahrener Hund lief einen Kanal entlang. Schon seit Tagen war er unterwegs und suchte ein neues Zuhause. Er hatte Hunger und war müde. Schließlich kam er zu einem Hof, wo ein Bauer gerade eine Ziege schlachtete. Der Hund versteckte sich unter einem nahen Busch und beobachtete den Bauern, wie er die Ziege zerteilte. Als der Bauer zum Brunnen ging, um seine Messer zu waschen, sah der Hund seine Chance gekommen. Jetzt oder nie, dachte er, schnappte sich einen großen Knochen mit besonders viel Fleisch dran und rannte so schnell er konnte. Als der Bauer schließlich merkte, dass etwas fehlte, war der Hund schon längst wieder zurück am Kanal. Stolz trug der Hund die Beute zwischen seinen Zähnen und freute sich schon darauf, sie an einem sicheren Ort zu verzehren. Er hatte gelernt, dass Orte anscheinend immer sicherer werden, je weiter sie von der Gefahr weg sind. Die Gefahr war in diesem Fall der Bauer, den er beklaut hatte. Als er eine Brücke über den Kanal entdeckte, nahm er also an, dass die andere Seite sicherer für ihn wäre, weil er dort weiter weg vom Bauern sei. Er lief über die Brücke und weil er zum ersten Mal in seinem Leben über eine Brücke lief, schaute er vorsichtig über die Seite nach unten. Er schreckte sofort wieder zurück, da unten im Wasser hatte sich etwas bewegt. Er schaute noch einmal vorsichtig über den Rand. Ja, tatsächlich, da unten im Wasser war noch ein Hund zu sehen. Er war auch ziemlich groß, fast genauso groß wie er selbst, dachte der Hund noch. Aber dann sah er, dass der andere Hund auch einen Knochen im Maul trug. Er dachte kurz nach. Vielleicht konnte er dem anderen Hund seinen Knochen abjagen. Und dann hätte er zwei. Der Hund auf der Brücke stellte seine Nackenhaare auf, um noch größer auszusehen, und konnte es kaum fassen. Dieser unverschämte Köter da unten stellte auch seine Nackenhaare auf und sah jetzt auch größer und gefährlicher aus. Der Hund auf der Brücke wurde nervös. Der andere da unten schien sich nicht beeindrucken zu lassen. Es würde also nicht einfach werden, den zweiten Knochen zu bekommen. Aber der Hund hatte heute schon einmal Glück gehabt, wäre doch gelacht, wenn er nicht auch den zweiten Knochen ergattern könnte. Er würde es dem anderen schon zeigen. Er baute sich am Rand der Brücke auf, fletschte seine langen, scharfen Zähne, welche die Beute hielten, und knurrte böse nach unten. Er wollte zeigen, dass er seinen Knochen sicher nicht aufgeben würde und dem anderen seinen schon noch abnehmen würde. Aber der Hund da unten fletschte auch die Zähne, und es klang ein wenig so, als würde ein ebenso böses Knurren von unten zurückhallen. Der ließ sich also nicht einschüchtern, dachte der Hund, und das machte ihn etwas ärgerlich. Er wusste nicht, wie er den anderen Hund noch mehr erschrecken konnte. Der Hund auf der Brücke versuchte es noch einmal und knurrte böse, wobei er einmal schnell nach rechts und links schaute, um seine gefährlichen Zähne auch von der Seite zu zeigen. Aber dieser andere Hund da unten machte es ihm genauso nach. Im gleichen Moment fletschte auch er seine Zähne und machte die gleichen Bewegungen wie er selbst. Nun fühlte sich der Hund oben auf der Brücke veralbert und das machte ihn furchtbar wütend. Was bildete sich dieser andere Hund da unten bloß ein? »Dann werden wir uns wohl um die Knochen prügeln müssen«, dachte der Hund. »Na dann los!« Er bellte den anderen an, und als er dafür das Maul aufriss, fiel ihm der Knochen von der Brücke hinunter ins Wasser. Sofort war der andere Hund verschwunden. Der Hund lief schnell über die Brücke und schaute von der anderen Seite darunter. Der fremde Hund war einfach abgehauen. Und er hatte seinen Knochen scheinbar mitgenommen. Wütend ging der Hund weiter den Kanal entlang. Wenn er diesen anderen Hund je wiedersehen würde, dann... Dann bekam er Durst und er lief näher an den Kanal, um etwas zu trinken. Aber als er sich über das Wasser beugte, erschrak er, denn da war er wieder, dieser fremde Hund. Er hatte keinen Knochen mehr bei sich, aber so aus der Nähe sah er doch noch etwas größer und gefährlicher aus, als der Hund vorher gedacht hatte. Er lief ängstlich in ein Gebüsch und versteckte sich. Er konnte den anderen Hund nicht riechen und auch nicht sehen, also schlich er sich langsam und vorsichtig wieder ins Wasser, um endlich zu trinken. Doch der andere Hund schien auf ihn gewartet zu haben und war schon wieder genau da, wo der Hund trinken wollte. Diesmal rannte der Hund einfach weg. Der andere Köter war ihm unheimlich. Er lief eine Weile am Kanal entlang, und als er sich sicher fühlte und der Durst kaum noch auszuhalten war, traute er sich wieder ans Wasser. Aber da war er, der andere. Wieder drehte sich der Hund um und rannte weg vom Kanal. Aber dann blieb er stehen. Der Durst war zu groß. Er würde sich dem anderen Hund stellen müssen. Er fasste all seinen Mut zusammen, rannte auf das Ufer zu und sprang in hohem Bogen mitten in den Kanal. So, hoffte er, könnte er den anderen Hund, der sicher wieder am Rand wartete, überraschen und einfach über ihn hinweg ins Wasser springen. In dem Moment aber, in dem er über den Rand des Kanals sprang, konnte er sehen, dass der andere Hund damit gerechnet haben musste, denn auch er sprang mit gefletschten Zähnen direkt auf ihn zu. Nachdem der Hund aus dem Wasser aufgetaucht war, war der andere Hund wieder nicht mehr zu sehen. Der Hund war ganz allein mitten im Kanal und langsam ging ihm ein Licht auf. Er schwamm zurück zum Ufer, trank etwas Wasser und legte sich dann an den Rand des Kanals, um in der Sonne zu trocknen. Als sich das Wasser wieder beruhigt hatte, tauchte der andere Hund wieder darin auf. Der Hund am Ufer steckte seine Pfote ins Wasser und sobald die Wellen davon die Oberfläche des Wassers aufwühlten, verschwand der andere Hund wieder. Jetzt war sich der Hund sicher, es war nur sein eigenes Bild, das sich in der glatten Oberfläche des Wassers gespiegelt hatte. Dem Hund war es ziemlich peinlich und er war froh, dass es den anderen Hund gar nicht gab, denn so hatte niemand gesehen, wie dumm er sich angestellt hatte. Zuerst war er vor seinem Spiegelbild erschreckt, das war ja noch nicht so schlimm, aber dass er dann auf sein Spiegelbild neidisch gewesen ist, wütend darauf war, davor Angst hatte und schließlich sogar damit kämpfen wollte, das behielt er doch lieber für sich. Von da an beachtete er sein Spiegelbild gar nicht mehr, so wie es die meisten Hunde nach dieser Lektion, die sie alle auf die ein oder andere Art lernen, irgendwann tun. Nur im Sommer, wenn es schön warm war, dann sprang er sein Spiegelbild im Wasser des Kanals noch manchmal an. Nur so zum Spaß natürlich.